1. Der Engel, der mit mir sprach, weckte mich erneut auf, als ob ich aus einem Schlaf erwacht wäre. 2. Fragte mich, was ich sei, woraufhin ich antwortet, einen vollständig goldenen Luchter zu erblicken, der oben einen Oberholter soe sieben Lampen mit den Desutorigen sieben Giesröhren besaß. 3. Den Benstandens Weilbaum, Jewels einer zur rechten und einer zur linken des Oberholters. 4. Daraufhin fragte ich den Engel, der mit mir sprach, Herr, was bedeuten dies Dinge? 5. Der Engel erwidert daraufhin, weißt du denn nicht, was dies bedeutet? Ich antwortet, nein, Herr. 6. Dann erklärt mir, dies sei das Wort Jahwes und Zerubbabel, Welsch besait, nicht durch menschlich Macht oder Stork, sondern allein durch meinen Geist Word es geschehen, spricht Jahweh der Heerscheren. 7. Fu fort, wer bist du, großer Berg, der Zerubbabel im Wedge State? Du wirst zu einer Ebin wer denn? A word den Schlussstein unter lauten Jubelrufen herbeibringen, die Rufen, herrlich, herrlich ist 8. Danekerging das Wort Jahwes ernuten me hinein, Zerubbabel hat die Grundstein für Diocese Haus gelegt, und sein Hand werden es auch wollenden. De Dirch wordet okennen, das Jahwe der Heerscheren mich zu jut gesandt hat. 10. Niemand soll den Tag Geringer anfand verachten, den sie werden sich freuen, das Blaylet in Zerubbabels Hand zu sehen. Die sieben Augen sind es, die Gans de Dirch streifen. 11. Daraufhin fragte ich ihn, was bedeuten dies bei den Albaum zur rechten und zur linken des Luchters? 12. Ich fragte in Ernut, was bedeuten die bei den Olivenswagen den Albaumen, die neben den bei den goldenen Röhrenstehen und das Goldin all herb fließen lassen? 13. I antwortet mir wiederum, weißt du wirklich nicht, was dies bedeuten? Ich erwidert, nein, Herr. 14. Daraufhin erklärte, die sind die bei den Gesalbten, die als Diener vor dem Herrn der Gansener de Stehen.